Ja, was ist da noch von übrig? Das Internet, das war mal. Es ist ein riesiger Haufen an auseinandergerissenem Zeug. Das nennt man ja Freiheit. Es gibt legale, illegale, geduldete Abhörschnittstellen in allen digitalen Kommunikationskanälen. Es geht weit über das Internet natürlich hinaus. Was ist denn eigentlich Freiheit? So eine Art Fegefeuer. Das ist hier quasi dieser Neoliberalismus 2.0. Internet war immer eine Waffe und war von Anfang an eine Waffe. So eine Art kulturelle Nuklearexplosion. L'homo economicus c'est l'interface. Diese Angst vor dem, was da möglicherweise auf uns zukommt. Freiheit zu installieren. Ich glaube, da kommen wir irgendwie nicht mehr raus. Es gibt keine technische Lösung für ein Leben im Falschen. Pathologien der Freiheit. Der Neoliberalismus, das Internet und wir. Von Roman Herzog. Die massive Datensammlung der US-Regierung hat ein früherer CIA-Mitarbeiter aufgedeckt. Edward Snowden gab sich in einem Interview mit der britischen Zeitung The Guardian als Informant zu erkennen. 5. Juni 2013. Edward Snowden enthüllt in einem Interview mit dem Guardian die weltweiten Überwachungspraktiken der US-Regierung. Ein Aufschrei der Empörung geht durch die Welt. Snowdens Enthüllungen dominieren die mediale Berichterstattung bis ins Jahr 2014. Der Anwalt und Bürgerrechtler Rolf Gössner. Die Enthüllungen von der Dimension her, die haben mich natürlich überrascht. Ne? Also ganz so hätte ich es mir dann doch nicht vorgestellt, auch wenn ich durch meine ganzen Recherchen und Arbeiten in Sachen Geheimdienste ja schon einiges kennenlernen musste. Der Chefredakteur des Online-Magazins Telepolis, Florian Rötzer. Spätestens seit den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, wurde ja bekannt, dass die Five-Star-Nationen, also die verdächtigen USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland und Kanada, ja großflächig alles, was sie damals technisch kriegen konnten, auch abgehört haben in Europa. Da war damals auch schon von Unternehmensspionage natürlich die Rede. Und es war die Rede davon, dass natürlich Bugs und Hintertüren eingebaut sind, beispielsweise in Microsoft Programme. Also das ist eigentlich im Grunde genommen alles bekannt gewesen, ist aber damals wahrscheinlich auch deswegen etwas wenig beachtet worden, weil es gab ja dann einen Untersuchungsausschuss im Europäischen Parlament zum Thema Echelon, also zu diesem Lauschsystem, und da wurde dann der Bericht vorgelegt. Man war natürlich vorsichtig, weil man wollte damals schon dann nichts riskieren, und dann kam 11.9 und es war natürlich alles vorbei und die Aufmerksamkeit ganz woanders hingerät. Also man kann es nicht sagen, dass es eine neue Entwicklung ist, sondern die ist eigentlich schon zumindest so alt wie die digitalen Medien oder das Internet. Also die Beobachtungsstruktur läuft mit. Die Menschen scheinen durch Snowdens Enthüllungen weltweit aus allen Wolken zu fallen. Oder wachen sie nur auf? Was ist das Internet? Der Politik- und Medienwissenschaftler Carsten Zorn. Ich glaube nicht, dass die Leute so aus allen Wolken gefallen sind, sondern es ist natürlich schon so, es gibt die haben das gar nicht geahnt, dass da so viel mit diesen Daten gemacht wird. Andere haben es geahnt. Also es war irgendwie eine Ernüchterung, aber es gibt auch so einen ganz starken Effekt, dass man damit dann jetzt eben leben muss und dass das eben der Deal ist. Ja. Die Informatikerin und Pressesprecherin des Chaos Computer Clubs, Constanze Kurz. Also ich finde immer so, finden sich alle damit ab, es ist immer so leicht dahingesagt. Ich würde schon sagen, dass es nicht allen gleichgültig ist. Natürlich weiß ich, dass diese ganze Überwachungsdebatte für viele Menschen nicht unbedingt im Fokus steht, weil sie auch ganz andere Sorgen haben. Ja. Also ökonomischer Art. Also wenn man sich gerade mal so über Wasser hält, dann muss man sich vielleicht mit dem Luxusproblem Überwachung nicht so beschäftigen. Ja, schon klar. Was ist das Internet? Letztlich nimmt man es hin. So ein bisschen wie so ein Narkotikum, weil man ja auch nichts merkt. Also das wird zwar abgegriffen, das könnte vielleicht unangenehm sein, aber jetzt ist es noch nicht unangenehm. Das ist sicher was anderes, wenn man jetzt in Syrien ein Aufständischer ist oder in Afghanistan ein Taliban, der dann in Gefahr läuft, wenn er sein Handy benutzt, dass dann er eine Rakete auf den Kopf kriegt, dann hat man wahrscheinlich ein höheres Bewusstsein davon, was die Datensicherheit angeht, als hierzulande. der Snowden-Enthüllung ist ja auch klar geworden, dass teilweise eben auch Daten unmittelbar zu der Tötung von Menschen geführt haben, nämlich über die Drohnen. Da gibt es keine Kritik der Bundesregierung. Ich weiß nicht, warum das so ist, warum das Leute so hinnehmen. Also das Szenario aus Digitalspionage, Massenüberwachung, Interventionen macht meines Erachtens deutlich, wir befinden uns in einem geheimen Cyber- oder Informationskrieg, in einem permanenten präventiven Ausnahmezustand, der übrigens seinen Ausnahmecharakter längst verloren hat und zum rechtlichen Normalzustand geworden ist. Ausgestattet mit einem geheimdienstlich-informationell-militärischen Komplex, mit Vorratsgesetzen, Notstandsinstrumenten zur grenzüberschreitenden Überwachung, auch zu militärischen Interventionen, und zwar überall auf der Welt. Es geht um präventive Vormacht- und Herrschaftssicherung in Zeiten verschärfter ökonomischer Krisen, sozialen Niedergangs, drohender Rohstoffknappheit und wachsender Flüchtlingsströme. Und ich denke, diese Vorsorgeentwicklung vollzieht sich im Schatten des Rechtsstaats und trägt totalitäre, paranoide Züge. Ein präventiver Sicherheitsstaat im Informationskrieg. Was ist das Internet? Eines zeigen die Reaktionen auf Edward Snowdens Enthüllungen klar und deutlich. Der Traum von der Freiheit des Internets scheint ausgeträumt. Große Enttäuschung und Ernüchterung machen sich breit. Aber was war das für ein Traum von der Freiheit des Internets? Und was für eine Freiheit ist das? Der Amsterdamer Medienwissenschaftler und Netzwerker Geert Lovink. Die Freiheit des Internets war ein Versprechen, was doch viele Leute persönlich so erfahren haben. Kein Freiraum, aber trotzdem etwas, was sehr viele sehr persönlich vielleicht ausgetobt haben. Ja, die haben es erlebt. Es geht doch vielleicht darum, dass man die Möglichkeit hat, selbst was aufzubauen und nicht nur existierende Dienste zu benutzen und zu sagen, ja, ich mache da ein Foto rein und das dürfen andere sich nicht anschauen. Ich glaube, es geht um einiges mehr. Inzwischen kann ja nun jede und jeder, die oder der Zugang hat zum Internet, seine Meinung von sich geben, was immer von der dann im Einzelnen zu halten ist. Das nennt man ja Freiheit. Und diese Freiheit soll ja auch verteidigt werden, indem man sich gegen Überwachung dieser ganzen Kommunikation wendet. Und das ist ja auch vom Prinzip her richtig. Aber wer sich ins Internet begibt, muss sich gewahr werden, dass er damit eben im Zweifel auch sich seines weiteren Zugriffs und seiner Kontrolle begibt. Also die Privatsphäre gibt es in diesem klassischen Sinne für diejenigen nicht mehr, die sich der telekommunizierenden Welt aussetzen. Oder nur noch bedingt. Privatisiert und verstaatlicht. Eine privatisierte und verstaatlichte Privatsphäre. Was ist das Internet? Das Netz ist ein Müllhaufen, ein Massenmedium, das zu 95% aus Unsinn besteht, urteilte Josef Weizenbaum, einer der Pioniere der Computertechnologie, kurz vor seinem Tod 2008. Konstanze Kurz. Zunächst mal ist Internet natürlich genau dem Namen nach die Interconnected Networks, nämlich ein Zusammenschluss von sehr vielen Netzwerken. Was ist das Internet? Was ist das Internet? Was ist das Internet? Was ist das Internet? Und wie fing das Ganze an? Geert Lovink. Angefangen hat das natürlich als Militärprojekt. Dann ging es durch eine akademische Phase Ende der 80er und dann wurde es aufgemacht. In den 60er Jahren wird von der Sonderabteilung Verhaltensforschung im US-Verteidigungsministerium die vernetzte Kommunikationstechnik entwickelt, aus der 1969 das erste Computernetzwerk ARPANET entsteht. Ein Jahrzehnt später entsteht daraus das Internet, zunächst als akademisches Netzwerk. Liest man die Frühgeschichte des Internets, etwa bei Katie Hafner und Matthew Lyon, fällt auf, wie ausdrücklich die Netzarchitekten von einem Instrument zur Verhaltenskontrolle träumen, zum besseren Management der Bevölkerung. Ihr Ziel ist von Beginn an, Mensch und Gesellschaft zu formen und kontrollierbar zu machen. Und noch etwas fällt auf. Das Netz ist von Beginn an eine Spielwiese, vor allem für Techniker. Nach dem Sinn der Vernetzung fragt niemand. Vernetzung ist ein Sinn an sich. Was man mit der Technik machen kann, werde sich von selbst ergeben, so das Credo. Von selbst? Früher war es halt eine Spielwiese von einer kleinen Elite der Techniker und dann kamen die Akademiker mit dazu und das war natürlich eine relativ exklusive Angelegenheit. Aber letztlich, ab dem der erste Browser, also Netscape damals aufgekommen ist, also der, wo man surfen konnte, wo Bilder und alles, also eine relativ einfache Bedienung da war, dann fing eben auch die Kommerzialisierung an, da gingen die Unternehmen und auch die Medien natürlich stark ins Internet hinein und dadurch hat sich alles gewandelt, ist halt ein Massenmedium geworden. Nicht von selbst ergab sich die Kommerzialisierung des Netzes. Sie wurde bewusst herbeigeführt. 1991 verkaufte der Nationale Wissenschaftsrat der USA das Netz an die Privatwirtschaft. Die wusste zunächst zwar nicht, was damit anzufangen ist, aber das werde sich schon ergeben. Peter Glaser. In den 90er Jahren noch, da war das Netz ein leeres weißes Blatt, auf das eben so soziale Utopien projiziert worden sind. Und daneben waren dann schon die Jungs aus dem Marketing und von den Banken an der Arbeit und haben schon ihre Wirtschaftsprojektionen irgendwie gemacht und gesagt, okay, das ist ein Markt, der wird irgendwie in 10 Jahren x Milliarden Dollar groß sein, da gehen wir jetzt irgendwie mal richtig rein. Zur gleichen Zeit breiten sich Anfang der 90er Jahre Subkulturen im Netz aus. Entsteht die alternative und autonome Internetszene, die ihre Netzkritik gegen Kontrolle und Kommerzialisierung richtet. Florian Rötzer. Ja, es war halt so, das Internet lebte im Windschatten der großen Politik, der großen Kommerzes, auch des Interesses der Massen eben. Es war eine kleine Insel und die bot den Eindruck, dass man dort sozusagen eben unter sich wäre, weil es auch relativ wenig waren auch kleine Gemeinschaften, waren ja relativ übersichtlich, war auch davon getrieben, dass man halt dort versucht hat, was Neues aufzubauen. Es gab ja dann ja auch das Manifest von Barlow, der das ja auch so ganz pathetisch nochmal zum Ausdruck gebracht haben, dass wir etwas anders sind als ihr da draußen in der großen weiten Welt mit euren Industrien und eurer schlechten Politik. Was ist das Internet? Regierungen der industriellen Welt, ihr müden Giganten aus Fleisch und Stahl, ich komme aus dem Cyberspace, der neuen Heimat des Geistes. Im Namen der Zukunft bitte ich euch, Vertreter einer vergangenen Zeit, lasst uns in Ruhe. Ihr seid bei uns nicht willkommen. Wo wir uns versammeln, besitzt ihr keine Macht mehr. Schrieb John Perry Barlow 1996 beim Weltwirtschaftsforum in Davos. 2012 gründete Barlow die Freedom of the Press Foundation, die Whistleblower wie Edward Snowden logistisch betreut. Barlow ist mitverantwortlich für einige der bis heute hartnäckigsten Mythen über das Internet. Dass das Netz frei von Regierungseingriffen und naturhaft andersartig sei. Etwa, dass gewöhnliche Gesetze und Rechtsvorstellungen im Netz nicht gelten. Oder, dass alles per se gratis sei und endlos reproduziert werden dürfe. Im Namen der Freiheit. Ich wende mich mit keiner geringeren Autorität an euch als der, mit der die Freiheit selber spricht. Wir müssen unser virtuelles Selbst eurer Souveränität gegenüber als immun erklären, selbst wenn unsere Körper weiterhin euren Regeln unterliegen. Wir werden uns über den gesamten Planeten ausbreiten, auf das niemand unsere Gedanken mehr einsperren kann. Wir werden im Cyberspace eine Zivilisation des Geistes erschaffen. Möge sie humaner und gerechter sein als die Welt, die eure Regierungen bislang errichtet haben. Ballo ist ein Cowboy. Er hat natürlich sowas Anarchistisches, aber er hat natürlich auch so einen ganz überdrehten Pathos der Freiheit. Aber er ist halt ein klassischer Libertärer. In den 90er Jahren war er dann vor allem in den USA, deswegen eben auch kalifornische Ideologie, die Internet-Utopie verbunden mit einer Idee oder einer Vision einer libertären, ganz marktwirtschaftlich geregelten Gesellschaft, also wo man sozusagen mit Technik und ganz freier Marktwirtschaft und Individualismus sozusagen meint, aus diesem Gebräu wird dann die optimale Welt. Also ich glaube, es gibt ein großes Missverständnis, weil das, was in Amerika im Grunde genommen eine knallharte Interessensgrundlage hat hier bei uns als ebenfalls Projektionsfläche missverstanden wird. Das heißt, dieses Libertäre wird hier als so eine besondere Form von Freiheitssinnigkeit verstanden, missverständlicherweise, meiner Meinung nach. Viele von diesen Leuten sind in so einem Netzwerk und verdienen gut als Vortragende für große Wirtschaftsunternehmen. Viele von den großen Namen, die man hier also jetzt so für die großen Lichter der digitalen Revolution eine Zeit lang gehalten hat. Und eben diese Konstrukteure der digitalen Revolution der ersten Stunde rufen heute zur Verteidigung der Freiheit des Internets auf. Was für eine Freiheit? Freiheit vor allem vom Staat. Das ist die libertäre Ideologie, in der sich Anarchisten vereint finden mit Autonomen und Neoliberalen. Der Freiheitsbegriff, der ist natürlich, das liegt aber auch gerade an dem Neoliberalen, natürlich immer doppelt besetzt. Weil er natürlich einmal das Libertäre drin steckt und andererseits aber genauso das Neoliberale, natürlich. Also ich glaube auch, dass nicht alle unter Freiheit dasselbe verstehen. Also da auch teilweise sich für Werte einsetzen, die eben mir nicht so eigen machen würde und andersrum. In allen gesellschaftlichen Subsystemen ist diese Idee ja letztlich in das Denken eingesickert, in allen. Also das brauchen wir nicht nur über das Internet reden, das ist ja auch in der Bildung überall. Also das ist ja eigentlich echt ein Krebs. Der neoliberale Krebs, wie Constanze Kurz ihn nennt, breitet sich in den 90er Jahren weltweit aus und mit ihm das privatisierte Internet in einem neoliberalen Kontext. Es ist Bestandteil der Durchökonomisierung unserer Gesellschaften und der Globalisierung der Welt. Gerd Lowink. Ich glaube, dass Mitte der 90er Jahre sehr, sehr gut absehbar war, wo wir jetzt sind. Dass nur weniger Dienste übrig bleiben, dass da die Banken und Investoren das Sagen haben, dass das vielleicht auf irgendeine Art zugeklebt wird mit Werbung. Und Hauptpunkt da war eigentlich, dass in dieser Umbruchszeit nach dem Fall der Mauer und Sowjetunion klar war, dass diese große Privatisierungswelle kam. Also dann muss man auch denken an Gas, Elektrizität, alles Mögliche, nicht? Also das neoliberale Zeitalter. Also diese liberale Wirtschaft oder politische Ordnung fängt ja eigentlich so mit Reagan und Thatcher an. Da wurden natürlich die großen Linien gelegt, wie sozusagen der Staat klein gemacht wird, um die Wirtschaft sozusagen frei zu machen und groß zu machen. Da ist natürlich dann auch die ganze Internettechnologie mit hineingekommen. Und es war damals ja auch schon so, dass sich der Finanzsektor immer mehr aufgebläht hatte, weil da auch dann mehr Profite gemacht werden konnte. Und dann gab es natürlich parallel dazu auch immer eine Entwicklung der Technik, nicht nur des Internets, sondern auch der Prozessoren, die immer schneller wurden, der Maschinen, die immer mehr Daten immer schneller verarbeiten konnten. Und es durfte halt nicht kontrolliert werden. Es war natürlich die neoliberale Ideologie, dass möglichst die Märkte nicht kontrolliert werden dürfen. Im Hype des ersten Internetbooms der 90er Jahre wird dabei allenthalben die allein selig machende, heilbringende Wirkung des Internets behauptet, das alle Probleme der Welt lösen werde. Statt Transparenz und Teilhabe boomt aber vor allem die neu entstehende Internetökonomie, die sogenannte New Economy. Hunderte Milliarden fließen in Unternehmen mit fragwürdigen Geschäftsmodellen. An den Börsen entsteht eine immense Spekulationsblase. So viele Milliarden sind da reingeflossen. In so wenigen Jahren, vor allem ab 97, 98, ging es auf einmal besonders rasch. Der Ökonom Thorsten Lampe. Diese ganze Spekulationsblase hätte natürlich nicht stattfinden können, wenn es nicht die technische Voraussetzung gegeben hätte, dass sowohl über solche Kabelleitungen, aber auch Satellitentechnik in Sekundenbruchteilen diese Transaktionen stattfinden können. Und der Effekt war natürlich, dass man es auch nicht nur für die Bankentransaktionen nutzen kann, sondern da eben das World Wide Web mit auch auf die Bühne heben kann. Als das Ganze dann wieder verschwunden war und die ganze Dotcom-Blase geplatzt war. Im März 2001, ein halbes Jahr vor dem Einsturz der Twin Towers in New York, platzte die Spekulationsblase. Und die erste der bis heute andauernden Finanzkrisen, die sogenannte Dotcom-Krise, legte weltweit die Realwirtschaft lahm. Es war halt die große Erwartung, deswegen war auch viel Geld vorhanden. Die Investoren haben viel reingelegt, weil man halt erwartet, das ist das neue Ding. Da muss ja irgendwie mal was rüberkommen können. Wenn halt dann ab einer gewissen Zeit die Versprechen nicht eingelöst werden, dann spricht man von der Blase und die platzt irgendwann. Nous allons partir de cette année Paris, Januar 1978. Der französische Philosoph Michel Foucault hält seine Vorlesung Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Eine Geschichte der Kunst des Regierens. Foucault analysiert den grundlegenden Wandel seiner Zeit. Die Herausbildung der neoliberalen Gesellschaft, die künftig das Sein und Denken der Menschen bestimmen wird. Begleitet wird diese neoliberale Transformation der Menschen, so Foucault, von der Herausbildung einer Sicherheitsgesellschaft, die die Disziplinargesellschaft des 19. Jahrhunderts ablöst. Alors, est-ce qu'on peut dire que dans nos sociétés, l'économie générale de pouvoir est en train de devenir de l'ordre de la sécurité? Können wir behaupten, Macht funktioniere in unseren Gesellschaften wie in einem Sicherheitsdispositiv und dass sich gerade eine Sicherheitsgesellschaft herausbildet? Ich möchte hier eine Art Geschichte der Sicherheitstechnologien vorlegen und prüfen, ob wir tatsächlich von einer Sicherheitsgesellschaft sprechen können. Worin bestehen Ihre Technologien? Will man näher begreifen, worin eine Sicherheitsgesellschaft besteht, muss man sie mit der Disziplinargesellschaft vergleichen. Die Disziplin konzentriert und schließt ein. Eine Sicherheitsgesellschaft hat dagegen die Tendenz, sich auszudehnen, pausenlos Neues zu integrieren und zu organisieren, immer größere Kreisläufe sich entwickeln zu lassen. Die Disziplin regelt alles, lässt nichts entkommen, während ein Sicherheitsdispositiv frei laufen lässt. Nicht, dass es alles frei laufen ließe, aber als Grundprinzip ist das Laissez-faire unerlässlich. Laissez-faire, das Credo des Neoliberalismus, der freie Lauf der Dinge und Menschen. So operiert auch die Sicherheitsgesellschaft. Sie zwingt nicht und untersagt nicht. Sie lässt gewähren und kontrolliert. Das ist der Kern der neuen Sicherheitsgesellschaft, die sich parallel zum Neoliberalismus als dessen politisches Antlitz herausbildet. Denn der Neoliberalismus zielt auf weit mehr als die Wirtschaft. Das Ziel ist eine Umgestaltung der Gesellschaft, der Politik und jedes Einzelnen. Thorsten Lampe. Es greift halt quasi auf alle gesellschaftlichen Bereiche über. Der Neoliberalismus ist eine Ideologie, die eben sich nicht auf das reine oder primäre wirtschaftliche Verhältnis konzentriert, sondern im Prinzip wird gesagt, in allen Bereichen der Gesellschaft wird das Optimum erreicht, wenn alle ihren eigenen Interessen folgen und wenn halt es keine regulierenden Instanzen gibt, die dieses verhindert. Also auch in allen sozialen Bereichen, Privatisierung der Krankenpflege, der Altenpflege, wo man sagt, es ist viel effizienter, wenn es privat organisiert ist und wenn es nicht mehr Institutionen gibt oder staatliche oder parastaatliche Stellen, die das regeln und die da ein Mindestmaß an Leistung herstellen. Insofern findet hier eine Umwertung gesellschaftlicher Werte statt, die noch in den 60er, 70er Jahren eher auf dieser Gemeinschaftlichkeit basiert haben und der Egoismus wird halt freigesprochen oder als zu folgender Wert dargestellt. Das macht natürlich mit den Individuen sehr, sehr viel. Une économie faite d'unité entreprise, une société faite d'unité entreprise, c'est cela. Wirtschaft und Gesellschaft bestehend aus Unternehmen. So stellt sich der Neoliberalismus die Welt vor. Das ist sein Programm, mit dem er Wirtschaft und Gesellschaft umgestalten will. Der Neoliberalismus ist so gesehen eine Rückkehr zum Homo economicus. Dieser Homo economicus ist ein Unternehmer, und zwar ein Unternehmer seiner selbst. Und der Einzelne wird in dem Maße beeinflussbar und regierbar, indem er Homo economicus ist. Denn der Homo economicus ist die Schnittstelle zwischen Regierung und Individuum. Man lässt ihn handeln. Er ist das Subjekt und das Objekt des Laissez-faire. Der Partner einer Regierung, deren Prinzip das Laissez-faire ist. Er ist etwas Handhabbares. Jemand, der berechenbar auf systematische Veränderungen reagieren wird, die man künstlich in seiner Umgebung einführt. Dieser Homo economicus ist der eminent regierbare Mensch. Der eminent regierbare, neoliberal geformte Mensch, das ist der heutige Homo economicus als Endprodukt des Neoliberalismus. Er funktioniert dabei nur deshalb so effizient, weil der Neoliberalismus gerade nicht mit Zwang agiert, sondern seine Umgestaltung der Menschen und Gesellschaften als Freiheit propagiert. Der Soziologe Thomas Lemke. Das ist für Foucault das entscheidende Kriterium. Also eine bestimmte Logik des Politischen und der Art und Weise, wie eine Gesellschaft eingerichtet sein soll. Wie werden sozusagen Subjekte regiert? Was ist die spezifische Rationalität des Regierens, die den Neoliberalismus auszeichnet? Da ist eben seine These, dass der Neoliberalismus ein bestimmtes Konzept der Freiheit profiliert, das sehr spezifisch ist. Das heißt, das politische Regieren wird an bestimmte Formen von Selbstregierung und Selbststeuerung, Regierung über Freiheit rückgebunden. Und das ist gewissermaßen die politische Innovation, die mit dem Neoliberalismus auftritt. Und das Besondere ist, dass Foucault darüber hinausgehend versucht, die Konturen dieses Freiheitsbegriffs nochmal spezifischer zu erfassen. Also etwa die Kopplung dieses Freiheitsbegriffs an eine bestimmte Vorstellung von Sicherheit. Das, was Foucault Technologien, also Sicherheitstechnologien nennt, dass man gewissermaßen Stabilitätsbedingungen schaffen muss, die es erlauben, diese immer wieder bedrohte, prekäre Freiheit und Freiheitsspielräume abzusichern. Die neue Regierungskunst des Neoliberalismus stellt sich als Manager der Freiheit dar. Sie sagt nicht, sei frei, sondern ich werde die Möglichkeit der Freiheit schaffen und es so einrichten, dass du frei bist, frei zu sein. Le libéralisme, ce n'est pas ce qui accepte la liberté, le libéralisme, ce qui se propose de la. Der Neoliberalismus akzeptiert also nicht einfach die Freiheit. Er nimmt sich vor, Freiheit permanent zu produzieren. Ce qu'on appelle la sécurité. Le jeu, liberté. Was ist nun der Preis dieser Produktion von Freiheit? Selbstverständlich das, was man Sicherheit nennt. Das Wechselspiel zwischen Freiheit und Sicherheit steht im Zentrum dieser neuen Regierungsrationalität. Die Folge daraus ist eine gewaltige Ausweitung von Kontrolle, Beschränkung und Zwang, die das Gegenstück zur Freiheit bilden. Eine zweite Folge sind Verfahren und Prozesse zur Herstellung von Freiheiten, um sie einzuflößen, ihren Wert zu steigern. Eingeführt wird also ein Mehr an Freiheit durch ein Mehr an Kontrolle und Intervention. Das bedeutet, die Kontrolle ist hier nicht einfach das notwendige Gegengewicht zur Freiheit, wie im Panoptismus. Kontrolle ist vielmehr das treibende Prinzip der Freiheit. Kontrolle als treibendes Prinzip vermeintlicher Freiheit. Zumindest empfinden wir es als Freiheit, die aber umschlägt in eine Einkerkerung. Das ist die neoliberale Pathologie der Freiheit. Aber warum funktioniert das? Warum macht der Einzelne dabei mit? Also der Erfolg ist davon abhängig, dass das Individuum sagt, ja, das ist ja mein Interesse, dem folge ich jetzt. Das muss natürlich angenommen werden. Der Punkt ist, er bildet sich ein, es ist sein eigenes Individualinteresse. Letztendlich sind es aber Interessen, die diesem Diskurs entsprechen, ein Stück weit vorgedacht und vorgegeben sind, die er dann als sein eigenes identifiziert. Und es ist unbestritten, wenn man eine Umfrage macht, sicherlich das Interesse von 70% der Bevölkerung, dass sie ein Smartphone haben müssen. Kann man sich natürlich fragen, woher es kommt. Dass dieses auch Produkte eines medialen Systems sind. Und irgendwann ist der Punkt überschritten, wo ich denke, ich werde abgekoppelt, wenn ich nicht dabei bin. Wenn das mein Interesse ist, dass ich nicht abgekoppelt wäre, dass ich sozusagen immer up to date bleiben will und deswegen mein Eigeninteresse ist, ich muss da mitmachen oder ich will da mitmachen, weil ich sonst unvorstellbare Nachteile habe, die mir vielleicht im Detail gar nicht so bekannt sind, aber von denen ich annehme, dass es sie geben muss, weil sonst würden ja alle anderen das nicht auch alles haben wollen. I'd like to welcome you on behalf of the Howison Lecture in Philosophy. Berkeley, Kalifornien, Oktober 1980. Nach dem Neoliberalismus untersucht Michel Foucault das, was er Selbsttechnologien nennt. Die Art und Weise, wie Menschen freiwillig auf sich selbst einwirken und dadurch erst der Macht dazu verhelfen, überhaupt eine Wirkung auf den einzelnen Menschen entfalten zu können. Kein Zwang, sondern Selbstunterwerfung, aktive Mitwirkung und Freiwilligkeit. We must not understand exercise of power as pure violence or strict coercion. Wir dürfen Macht nicht nur als Gewalt und Zwang verstehen. Macht ist Teil komplexer Beziehungen mit rationalen Techniken. Und die Effizienz dieser Techniken ergibt sich gerade aus dem subtilen Zusammenspiel von Zwangs- und Selbsttechnologien. Menschen zu regieren bedeutet nicht, Menschen zu zwingen, das zu tun, was eine Regierung will. Menschen regieren bedeutet, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen Zwangstechniken und Techniken, durch die das Individuum auf sich selbst einwirkt und sich verändert. In allen Gesellschaften gibt es diese Techniken, die Individuen ermöglichen, auf ihre Körper, ihre Seele, ihre Gedanken und ihr Verhalten einzuwirken, um sich selbst zu verändern. Diese Machttechniken möchte ich Technologien des Selbst nennen. Wenn wir also begreifen, wie in unserer westlichen Welt das Individuum entstanden ist, müssen wir das Zusammenspiel beider Techniken betrachten. Die Art, wie Zwangstechnologien zurückgreifen auf Prozesse, durch die das Individuum auf sich selbst einwirkt. The points where the technologies of domination of individuals over one another have recourse to processes by which the individual acts upon himself. Dass man sich selbst als ein optimierbares Wesen begreift und dass man dafür Techniken entwickelt. Das ist für mich einfach das, was diese neoliberalen Selbsttechniken ausmachen. Und ich würde sagen, ein ganz wesentlicher Aspekt dieses neoliberalen Subjekts wäre in diesem Sinne, dass es tatsächlich akzeptiert, dass es für sein gesamtes Leben und deren Aspekte vollkommen selbstverantwortlich ist und sozusagen jeden Rückschlag, jedes Scheitern als persönliches Scheitern versteht und dass daraus die Vorstellung entsteht, dass man, wenn man sich ordentlich anstrengt, die entsprechende Optimierung eigentlich hinbekommen kann und dass man die Probleme wirklich selber lösen kann, dass die Gesellschaft alles zur Verfügung stellt und dass, wenn es persönlich nicht gelingt, dass es an einem persönlichen Scheitern liegen muss. Das heißt, also die Subjekte sind irgendwie noch nicht richtig entwickelt. Die müssen in richtiger Weise entwickelt werden, dann kommen sie automatisch aus dieser Situation heraus. Das heißt, es wird auch da wieder abgesehen von strukturellen Bedingungen, die dafür verantwortlich sind, warum die Einzelnen und nicht nur als Individuen, sondern ganze Kollektive, Millionen in eine solche Situation gekommen sind. Es wird individuell, es wird auf die Einzelnen eben dann geschaut. Foucaults Selbsttechniken bezeichnen keine Internalisierung, sondern ein bewusstes oder unbewusstes Einwirken auf sich selbst, eine Aktivierung des Individuums. Techniken der Menschenführung, der neoliberalen Selbstführung. Aber wie genau funktionieren diese neoliberalen Selbsttechniken im Internet? Und wie entstand das neoliberale Web 2.0? Web 2.0 fängt genau an dem Punkt, wo also diese Dotcom-Blase platzt und den 11. September stattfindet. Die zwei finden gleichzeitig statt, 2001. Und Web 2.0 ist da die Folge. Nachdem diese E-Commerce-Welle in Trümmern lag und die ganzen Modelle, dass man also das Internet nur aufbaut, um Produkte und Dienste zu verkaufen, haben einige in Kalifornien gesagt, wir müssen das neu aufbauen. Damit alle sich draufstützen, damit alle mitmachen, damit es der totale Hype ist, brauche ich dann natürlich einen neuen Clou, von dem die Leute sich irgendwas ganz Neues versprechen, eine neue Bedürfnisbefriedigung für Bedürfnisse, die sie vorher noch nicht kannten, die ihnen jetzt bewusst werden. Und wo sie sagen, ja, ich muss da mitmachen, sonst werde ich wieder abgehängt. Was da in dieser ersten Phase vergessen wurde, das ist eigentlich den Wert des Individuums. Bei diesem Web 2.0 hat man natürlich, während das Web 1.0 sozusagen ein statisches System ist, vielmehr das Gefühl, dass ich Teil des Ganzen bin, dass ich mitgestalten, mitentscheiden kann, dass ich was beeinflussen kann, dass es von mir irgendwie abhängt. Dass man das von zu Hause aus am Computer alles scheinbar steuern kann. Und wenn man von dem Neoliberalen selbst sprechen möchte, dann könnte man sagen, dass es natürlich darum geht, sozusagen von anderen vorgeführt zu bekommen, dass sie das auch tun, dass sie sich auch in der Weise die Welt sehen und sich selbst sehen und bereit sind, die Selbstverantwortung Verantwortung zu übernehmen und das zu zeigen, wie sie jeden Tag an ihrer Optimierung und ihrer Außendarstellung arbeiten und Ähnliches, dass es eine große Maschine ist, in der man sich in dieser Lebenspraxis bestätigt fühlen kann. Diese Illusionen der Freiheit, nämlich alle meine Wünsche dort quasi kostenlos befriedigen zu können, das ist natürlich die perfekte neoliberale Illusion. Die berühmte Tellerwäscher zum Millionär. Illusion, dass ich als Einzelner meines Glückes eigener Schmied bin. Und wenn ich mich entsprechend anstrenge, alle meine Bedürfnisse da erfüllt bekommen kann. Es ging nicht darum, dass die Benutzer was kaufen, sondern was von sich geben. Die Leute werden massiv aufgefordert und beholfen dabei, alles von sich zu geben. Und das kann man dann später auswerten erstmal und verkaufen. Im Nachhinein ist das sowohl für die großen Firmen wie Google als auch für die Geheimdienste sehr, sehr günstig und sehr klug ausgedacht. Gefährlich wird es, wenn die Leute einer Illusion aufsitzen, die dann auch noch aus Geschäftsinteressen ganz massiv gefördert wird. Dass da von der Öffentlichkeit gesprochen wird, wo von Öffentlichkeit gar keine Rede ist, dass da praktisch Öffentlichkeit privatisiert wird und es aber also so wattiert wird dann mit, du darfst auch alles sagen, was du möchtest und so weiter. Ich sehe natürlich dann auch, wo sich dann so Orwell-Speak zum Beispiel einschleicht. Also der Begriff soziale Medien ist eine wirklich gefährliche Täuschung. Da hat man sofort so einen Samariter vor sich, wenn jemand in einem sozialen Netz irgendwie tätig ist, der da bei der Hamburger Tafel irgendwie Obdachlosen betreut, oder also eben ein uneigennütziger Mensch. Und das, was da tatsächlich dahinter steht, ist das Gegenteil von Uneigennützigkeit. Und damit werden noch eine Reihe von anderen Begriffen, also sozusagen so mit aufgesaugt, zum Beispiel der Begriff Öffentlichkeit. Also es ist keine Öffentlichkeit, sondern sowas wie Facebook ist rechtlich gleich zu betrachten wie ein Einkaufszentrum. Das heißt, in einem Einkaufszentrum gibt es Hausrecht. Das ist keine Öffentlichkeit. Ja, diese Orwell-Sprache, nicht? Das hängt natürlich sehr damit zusammen, dass Marketing und PR da immer, immer wichtiger geworden sind. Es geht da um nicht so sehr um Verschwörungen im Hintergrund, sondern all das ist eigentlich allzu sichtbar. Diese Sichtbarkeit, diese Ideologie der Transparenz ist total wichtig, wenn man da was versucht zu verstehen, was los ist. Auch weil die Firmen selbst natürlich, die da tätig sind, oft im Dunkeln sind, was aber natürlich, wenn es um Taktiken von Facebook geht, da ist noch recht viel sichtbar, weil man da aktiv mitmacht. Aber warum machen alle dabei mit und lassen es funktionieren? Alle machen mit, weil wir aufgefordert und eingeladen werden. Ja, das ist keine Aufforderung der Polizei, sondern es gibt da einen gewissen Reiz. Man wird verführt auf eine ganz, ganz elegante Art und Weise. Ja, es geht da um, was man heutzutage sagt, Service Design. Und wenn man das gut macht, machen sehr viele Leute mit. Das Ganze würde nicht funktionieren, wenn ich auch immer wieder Gedanke dabei wäre, unausgesprochen, naja, ich habe ja eigentlich nichts zu verbergen, wenn meine Daten da landen, wo ich sie eigentlich nicht hinhaben wollte. Damit kann ich noch leben und ich bin nicht bereit, also wenn der Preis dafür sein soll, dass ich diese ganzen tollen Dienste alle gar nicht mehr nutzen kann, dass es gar kein Google mehr gibt und ich nichts mehr finde im Netz oder viel aufwendiger suchen muss und nicht mehr YouTube und Facebook und Co. nutzen kann, dann bevorzuge ich, dass ich es weiter kann, als zu sagen, nee, Google soll doch meine Daten nicht haben. Jetzt kann man natürlich sagen, der Homo economicus hat gesprochen. Ich habe eine Abwägung meiner Interessen getan und gesagt, ich setze mich bewusst dieser Gefahr aus, dass meine Daten womöglich auch missbraucht werden können, weil ich den Nutzen, den mir scheinbar erstmal diese Angebote geben, höher bewerte als die Risiken, die damit verbunden sind. Da geht es ja nicht um nichts, sondern es geht ja um was. Weshalb da eigentlich so viel Aufwand getrieben wird, um Menschen zu überwachen, ihre Bewegungen zu kontrollieren. Dieser Informationskrieg, den man ja durchaus als solches bezeichnen kann, dafür nützt auch abweichendes Verhalten herauszufiltern, Verdachtsschöpfung zu betreiben. Und Verdachtsverdichtung. Das ist ja die Art der Auswertung dieser Daten. wenn man jetzt den Stasi-Vergleich mal nimmt, so partiell er auch nur sein kann, war dann doch das Entscheidende, dass die Dissidentinnen immer damit rechnen mussten, dass sie abgehört werden. Dass es gar nicht darum ging, werden sie jetzt abgehört und kommen sie morgen ins Gefängnis, sondern ich muss immer damit rechnen, also ich bin ständig unter Beobachtung und ich modifiziere mein Verhalten entsprechend. Selbstkontrolle, vorauseilender Gehorsam und Selbstzensur machen Menschen zu Spitzeln ihrer selbst. Ein tödlich wirkendes Gift für eine offene, freiheitlich-demokratische Gesellschaft. Niemand soll sich in diesem System vor Überwachung sicher sein können. Das ist also in gewisser Weise die Botschaft. Doch ein Mensch, der unter Überwachung steht, ist niemals frei. Überwachte Menschen sind allenfalls noch frei als Konsumenten. Sie sind damit kontrollierbar, werden auf subtile Weise auch berechenbar, steuerbar, beherrschbar. Der neoliberale Mensch ist der eminent regierbare Mensch, hatte Michel Foucault gesagt. Das ist die Schnittmenge zwischen Neoliberalismus und totaler Überwachung in der Kontrollgesellschaft, die Schaffung eines berechenbaren und steuerbaren Individuums. Verhaltenskontrolle, der Traum der Strategen im Pentagon, die in den 60er Jahren die Grundlagen des heutigen Internets schufen. Neoliberalismus und Überwachung produzieren dabei dieselben Effekte, schaffen dieselbe Form von Gesellschaft und Individuum unter der Parole Freiheit durchsetzen, dem attraktiven Versprechen des Neoliberalismus. Und das ist die Falle, denn die spezifisch neoliberale Freiheit ist eine aktive Selbstgefangennahme, eine Freiheitsfalle, die sich jeder Einzelne selbst baut. Und genau in dieser Freiheitsfalle treffen sich auch neoliberale Heilsverkünder und ihre Kritiker. Thomas Lemke. Ich glaube, es ist notwendig zu sehen, welche Rationalitätsform, welche, Foucault würde von Technologien sprechen, politischen Technologien, kommen selbst in politischen Regimen, in politischen Theorien zum Einsatz, die den Anspruch erheben, eine radikale Alternative darzustellen. Das ist, glaube ich, die Stärke bei Foucault, dass er zeigt, dass bestimmte Programmatiken, die den Anspruch erheben, etwas radikal andere zu sein, gleichwohl bestimmten Intuitionen, Einsichten, Thesen, neoliberalen Denkens verpflichtet bleiben. Dieses Bedürfnis in Richtung Autonomie hat große Überschneidung mit der neoliberalen Ideologie, wo man auch selbst verantwortlich ist für die eigene Gesundheit, die eigene Umwelt, Haus, Ausbildung und so weiter. Es sind eben genau diese ökologischen Kleinprojekte, die eigentlich diese Ideologie vom Neoliberalismus verkörpern, nicht? Wenn man also klein anfängt und klein ist und vernetzt ist, dann ist es sehr, sehr schwer, auch im Selbstverständnis, das von der neoliberalen Realität zu trennen. Und dann kann man sagen, dann ist man per Definition, egal was man macht, im Neoliberalen verhaftet. Aber was kommt dann noch auf uns zu? Die Allmachtsfantasien der Internet-Großkonzerne machen nicht Halt beim Web 2.0 und scheinen ungebrochen, heute wie vor 20 Jahren, trotz Snowden und aller Ernüchterung. Google-Geschäftsführer Eric Schmidt und Jared Cohen, ehemals Experte für Terrorismusbekämpfung und Internetfreiheit im US-Außenministerium, heute Leiter des Google-Planungsstabs, haben einiges für unsere Zukunft geplant. Selbstfahrende Autos im ständigen Austausch mit Online-Datenbanken, die vollständige Selbstüberwachung aller Lebens- und Freizeitbereiche der Menschen durch Echtzeitabgleich vernetzter Geräte und Kleinkameras. Und sogenannte intelligente Lebenshilfen im Beruf und Haushalt. Selbsttätig einkaufende Kühlschränke etwa. Alles im Namen der Transparenz und Freiheit. Im Visier ist ein totaler Zugriff auf das Leben und den Körper der Menschen. Die allgemeine Vernetzung von allem mit allem, das totale Netz sozusagen. Das heißt, man kann aus Logistikgründen glauben, dass man da den totalen Überblick haben muss, und von ganz Deutschland genau weiß, wie viele Milchkartons in welchen Kühlschränken stehen, welche davon noch gut sind oder welche vielleicht morgen sauer werden. Wie, egal, kann man alles berechnen. Und man kann dann auch sogar noch die einzelnen Benutzer warnen, ey, der Milch ist sauer. Die sind sehr an diese Daten aus den Kühlschränken interessiert. Die wollen wissen, was Leute gekauft haben, wie lange sie es waren, ob sie vielleicht mehr brauchten. Das ist klar. Man hatte ja jetzt schon beobachtet, als das iPhone rauskam, da ist noch ein Biometriesensor dran. Also da passiert ja eine Menge. Oder auch die 4000 Leute, die da ihre DNA zu 23andMe geschickt haben, ist ja auch ein Google-Unternehmen. Also da passiert eine Menge. Also das werden Körperdaten sein. Aber das ist ja auch jetzt schon so, dass, also ich meine, es gibt einfach auch viele Geräte, die in die Körper mittlerweile eingebaut werden. Ein normaler Herzschrittmacher hat heute selbstverständlich eine Update-Funktion, ja. Oder eine Opiumpumpe, die die Leute bekommen. Ja. Es wächst ja in unser Körper ganz faktisch. Meine Fantasie will nicht ausreichen, mir alles das auszumalen, was wir früher schon von Überwachungsstaat und Kontrollgesellschaft gesagt haben. Und das ist auch schon längst eigentlich schon wieder überholt. Aber wenn man jetzt das weiterdenkt von dem, was eigentlich jetzt schon vorhanden ist, dann möchte ich einfach nur daran erinnern, der ehemalige technische NSA-Direktor William Binney, der warnt heute vor der Macht der Datensammelwut und der Maßlosigkeit der US-Behörde. Zitat: Zwischen Überwachung und Unterdrückung läuft eine schmale Grenze. Wir sind nicht mehr weit vom totalitären Staat entfernt. Die Infrastruktur dafür existiert bereits. Das heißt also, wir müssen gar nicht in die Zukunft gucken. Die Zutaten sozusagen, die sind schon vorhanden. Die Zukunft in unserer Gegenwart. Entscheidend ist dabei, die Menschen werden nicht gezwungen, sie wirken freiwillig mit am Bau ihres eigenen Gefängnisses, das immer umfassender wird. Genau auf dieses freiwillige Mitwirken setzen Konzerne und Geheimdienste. Und nur deshalb funktioniert das System. Und der Post-Snowden-Effekt? Kritisches Denken? Misstrauen? Also der Punkt ist doch, wenn ein signifikanter Anteil dieser Kommunikation verschlüsselt ist, haben wir ein Problem. Ich glaube, es gibt einerseits auch wieder den Fall, dass auf dieses neoliberale Problem sozusagen eine neoliberale Lösung antwortet, dass die individuelle Lösung, dass einfach alles über viel besser verschlüsselte Kommunikationswege jetzt irgendwann in einem künftigen Zeitraum läuft. Dass man keine politische Lösung sucht, dass man sich nicht fragt, warum passiert das, was ist mit einem Staat los, der das tut, was ist mit Unternehmen los, die mit dem Staat in dieser Weise zusammenarbeiten, sondern man fragt eben, ob es nicht irgendeine Art von praktischer für jeden Einzelnen gangbare Lösung gäbe. Das heißt, die technologische Entwicklung geht weiter, die Möglichkeiten der Kontrolle, der Überwachung steigern sich und Verschlüsselungstechniken, sonstige Sicherungsmaßnahmen, die andere dann wieder knacken und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich eine Eskalationsspirale und letzten Endes wird sich dadurch vom Prinzip her nicht viel zum Besseren ändern. Die Frage ist, ob man auf internationaler Ebene es hinbekommt, sozusagen rechtliche Grenzen einzubauen, die völkerrechtlich abgesichert werden. Man könnte da bestimmte Sachen machen, aber ich würde jetzt auch nicht alle Hoffnungen darin setzen, dass genau wie bei der Finanzkrise, dass die Staaten sich zusammensetzen und irgendwie ein paar Regulationen schaffen und dann ist der Trend umgekehrt. Wir werden nicht umhinkommen, unser eigenes Nutzungsverhalten zu überdenken. Vielleicht diese Entscheidung anders abzuwägen und zu sagen, nein, mir ist es nicht egal, ob Google alle meine Daten hat. Und ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen dafür, dass ich die tollen Dinge alle so nutzen kann. Dazu wird man aber auch Unbequemlichkeiten in Kauf nehmen müssen. Es wird nicht alles mehr so ganz einfach sein, sondern ich muss mich ein bisschen mehr anstrengen. Und vielleicht wird es auch teurer sein. Vielleicht müssen wir uns auch davon verabschieden, dass wir scheinbar erstmal alles umsonst kriegen und den Preis hinterher bezahlen in Währungen, die wir gar nicht wirklich durchschauen. Also nicht mitmachen? Uns entnetzen? Es ist schon so, dass ich mich auch teilweise entnetze, aber da bin ich, glaube ich, auch nicht der Einzige. Es gibt natürlich eine ganze Menge Leute, die diese permanente Erreichbarkeit oder auch diese permanente Dateninformationsfluss-Terror-Dinge sich dem auch entziehen. Aber das ist ja eher eine, also so eine emotional-soziale Frage, dass man manchmal einfach echt gerne mal den Kopf frei hätte und mal irgendwie im Park geht. Ja. Das Individuum, das nicht mitmacht, das wird zu einem Objekt, ne, der Überwachung. Ja, eben, das ist das Problem. Man ist suspekt, wenn man mitmacht. Und wenn man nicht mitmacht, ne? Das heißt, faktisch gibt es dann keine Handlungsmöglichkeit mehr. Und da müssen wir natürlich rauskommen, weil dann ist das Modell auch gescheitert. Dann hat die ganze Vernetzung versagt. Man kann sich natürlich immer überlegen, was verliert man, aber man weiß doch gleichzeitig auch, dass es Trends gibt, aus denen man nicht mehr aussteigen kann. Nein, ich glaube, da kommt man irgendwie nicht mehr raus, sondern das muss man vielleicht anders sehen. Ist eine Zelle frei oder ist überwacht? Ich glaube nach wie vor, dass die Inseln im Netz, dass die autonome Vernetzung eine Möglichkeit gibt, rauszukommen. Dass diese Vernetzung ja einen Neuanfang haben muss. Dass ein Netz nur existiert, wenn man dieses Gemeinschaftselement auch nachweisen kann. Erst dann ist es vielleicht auch wert, es richtig zu verteidigen. Vielleicht müssen wir da ansetzen und suchen, welchen Kern die neu gestalten und das ausbauen. Das ist eine Art Neubewertung vom Sozialen und vielleicht auch eine Neubewertung von dem, was man als Freiheit betrachtet. Es geht um mehr als um Technik, gerade weil der Neoliberalismus tief in uns eingedrungen ist. Es geht um eine Neubewertung des Sozialen und der Freiheit, wie Gert Lowink sagt, und auch darum, uns selbst zu entneoliberalisieren. Jetzt kann ich mich nicht hinstellen und sagen, jetzt entideologisieren wir oder entneoliberalisieren wir uns mal von heute auf morgen, weil die Sachen zu tief eingegraben sind. Es kann jetzt keine Instanz geben, die das für uns tut, sondern die Menschen müssen sich selbst jederzeit immer wieder hinterfragen und sagen, wo habe ich denn da was aus diesem Bereich mitbekommen, wo habe ich Praktiken angewendet, bewusst oder ungewusst, und will ich das denn eigentlich? Letzten Endes hat natürlich jeder Mensch auch das Recht, so zu sein. Also wenn einer unbedingt Homo economicus sein will und denkt, das ist der absolute Glücksweg für ihn, soll er das bitte auch versuchen. Aber ich hoffe ja, dass wir nicht alles verlernt haben. Wir dürfen halt nicht bewusst oder unbewusst dieser Ideologie aufsitzen, wenn ich denn mich auf mein eigenes Selbst, auf mein eigenes Wohl und Vorankommen fokussiere, dann wird das schon in Ordnung gehen und für alle am besten sein. Sondern die Forderung ist schon immer genau mitzudenken, wie wirkt sich mein individuelles Handeln auf andere aus. Zumindest die Frage eben gerade nicht zu verbannen aus meinem Denken. Pathologien der Freiheit. Der Neoliberalismus, das Internet und wir. Feature von Roman Herzog. Es sprachen Andrea Hörnke-Tries, Hubertus Gerzen, Christian Schmidt und Lisa Wildmann. Ton und Technik Dietmar Rözel und Judith Rübenach. Regie Alexander Schumacher. Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2014.